Frédéric Chopin, Polonaise Fantaisie, ein Mitschnitt vom 22. Mai 1982 aus der Londoner Royal Festival Hall. Den Vorschlag seines neuen persönlichen Managers Peter Gelb, wieder in Europa zu spielen, hatte Horowitz zunächst mit den üblichen Argumenten abgelehnt. In seinem Alter sei das Reisen zu beschwerlich, die Europäer hätten ihn ohnehin vergessen, vor allem aber sehe er sich nicht in der Lage, den Erwartungen gerecht zu werden. Gelb lockte mit dem Argument einer Einladung aus dem Königshaus und einer lukrativen TV-Übertragung. Nach langem Hin und Her fand Horowitz sich bereit, ein Benefizkonzert für die Covent Garden Opera zu geben. Den Versuch, sich im letzten Moment doch noch zu entziehen, vereitelte Wanda. In der Hoffnung, dass Konzerte in Europa ihn aus seiner Lethargie herausreißen könnten, drängte sie ihn zu der Reise. Der Flügel wurde nach London geschafft. Um sich zu akklimatisieren, flog Horowitz bereits am 6. Mai, 16 Tage vor dem Konzert, mit der Concorde nach London. Im Hotel Connaught war eine Suite vorbereitet, die all seinen Bedürfnissen entsprach, von den schwarzen Vorhängen bis hin zu einem Flügel, auf dem er proben konnte. Auf seinem Programm standen 6 Sonaten von Scarlatti, die auf der alsbald veröffentlichten Platte ebenso fehlten wie die 2. Sonate in B-Moll von Sergei Rachmaninow. Die Scarlatti-Sonaten finden sich auf dem Mitschnitt aus der Met und auch die Rachmaninow-Sonate war kurz zuvor schon veröffentlicht worden. Besonders stolz war Horowitz auf seinen Einfall, Schumanns Kinderszenen zu spielen, als Hommage an Lady Di, die kurz vor der Entbindung ihres ersten Sohnes stand. Die Reaktion der Rezensenten auf die Schumann-Interpretation war ambivalent. In der Londoner Times urteilte John Chazelle, dass viele wunderbare Schönheiten und Kühnheiten zuweilen der schlichten Einfachheit der Musik im Weg standen. Harold C. Schoenberg schloss sich dieser Ansicht an. Auf dem Mitschnitt des Konzerts finden sich Passagen eines überaus manierierten, angestrengt bemühten Spiels. Horowitz hat die Kinderszenen im Verlauf seiner Karriere rund 15 Mal gespielt. Erstmals am 23. Januar 1953, zuletzt am 21. Juni 1987 in Hamburg bei seinem letzten öffentlichen Konzert. In den 4 Aufnahmen und Mitschnitten spiegelt sich eine Entwicklung, die man als Differenzierung wie als manierierte Dissoziierung verstehen kann. Es ist eine Entwicklung, die zum Schluss zu abgründig dunklen Meditationen über diese Kinderszenen führt, zur sehnsüchtigen und wehmütigen Suche nach verlorenen Paradiesen. Jedes der Stücke bekommt seinen ganz eigenen Gestus, jedes Gefühl seinen Klang. Kuriose Geschichten wird dynamisch zart austariert. Haschemann wirbelt dahin mit geradezu sichtbar gemachten Akzenten des Abklatschens. Glücks genug lässt die einzelnen Stimmen sich verschränken. Die wichtige Begebenheit klingt aus in einem unendlich zarten Decrescendo. Fürchten machen mit seinen düsteren Laufeinschüben gerät zum bedrohlichen Gespensterstück. Robert Schumann, Kinderszenen, Opus 15, ein Mitschnitt aus der Londoner Royal Festival Hall vom 22. Mai 1982. Über die näheren Umstände und Ursachen für die neuerliche Depression, unter denen Horwitz zu Beginn der 80er Jahre wieder zu leiden hatte, ist wenig bekannt. Sein Gedächtnis und seine motorischen Reflexe litten stark unter dem Einfluss sedierender Medikamente, die ihm von einem Psychiater verordnet wurden. David Duval zitiert Wanda mit der Erinnerung: Er arbeitete an Werken, die ihm nie sonderlich gelegen hatten, wie Schumanns Karneval. Ich hörte, wie er sich plagte und schrie: Volodya, hörst du denn nicht, wie du spielst? Er hörte es nicht. Bei den Recitals, die er 10 Monate nach seiner Rückkehr aus London in Philadelphia, Chicago, Boston und New York spielte, war er in so schlechter Verfassung, dass er seinen Ruf riskierte. Zwar war ihm ein Platz in der Schonzone von Verdienst und Alter zugebilligt, aber die meisten Kritiker hatten ihn abgeschrieben. Seine Selbstkontrolle war derart anästhesiert, dass er selbst eklatante Gedächtnisfehler nicht mehr wahrnahm. Die dringenden Bitten Wanders ignorierend und dem Lockruf einer 7-stelligen Gage folgend, reiste er für 2 Konzerte nach Japan. Der Kommentar seines Klaviertechnikers Franz Mohr über 2 Konzerte in Tokio im Juni 1983. Leider war diese Japan-Tournee 1983 eine Katastrophe. Horowitz war gesundheitlich in einer schlechten Verfassung. Er konnte nicht schlafen und schluckte unkontrolliert Pillen. Der Arzt stopfte ihn mit Medikamenten derart voll, dass er die Kontrolle über seine Finger verlor. Er spürte selber, dass er nicht gut gewesen war. Nach dem Konzert saß er völlig erschöpft auf seinem Stuhl. Er murmelte: Ich weiß lauter falsche Töne. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Derweil weinte sich Wanda an meiner Schulter aus: Franz, das war ein Begräbnis. Wir werden Horwitz nie mehr hören. Einfach furchtbar. Als Horowitz die Kritiken in der größten japanischen Zeitung, der Asahi Shimbun, las, in denen er als kaputter Greis bezeichnet wurde, sagte er, das sei schlimmer als der Angriff auf Pearl Harbor. Nie wieder, so erklärte er resigniert, wolle er spielen. Er war psychisch wie physisch in einem erbarmungswürdigen Zustand, konnte nicht mehr zusammenhängend sprechen und war so dick geworden, dass ihm der Bauch über den Gürtel hing. 2 Jahre verschanzte er sich in seiner Wohnung. Selbst Freunde und Weggefährten bekamen ihn nicht zu Gesicht. Im Frühjahr 1985 traf Peter Gelb, telefonisch in die 94. Straße gebeten, auf einen fast völlig wiederhergestellten Wladimir Horowitz. Wie er den Weg zurückgefunden hatte, ist nicht genau bekannt. Gegenüber Franz Mohr sagte er: Franz, Sie sollen es wissen, ich nehme nichts mehr ein. Ich will meinen Körper nicht länger als Abfalleimer missbrauchen. Ich nehme nicht einmal mehr Schlaftabletten. Ich werde der Welt zeigen, dass ich immer noch spielen kann. Wieder auferstehen sollte er, eine genialische Idee von Peter Gelb, als The Last Romantic, durch einen TV-Film, der in seiner Wohnung gedreht wurde. Das erste Stück hatte den Charakter eines Gebets. Bach Bosonis Choralvorspiel »Nun komm, der Heiden Heiland«. Thank you. Johann Sebastian Bach, Ferruccio Busoni, nun kommt der Heidenheiland im Samtstil der viktorianischen Romantik. Stilpuristen mögen den Schauder des Ärgers verspüren, Klangsensibilisten die Schauer der Wonne über die Farbverläufe und die magischen, dynamischen Halbschatten. Der Erlöser, durch den Horowitz aus dem Tal der Tränen geholt wurde, war vermutlich Juliana Lopez, die Gesellschafterin im Hause des Pianisten. Das deutet Harold C. Schoenberg in seiner Biografie unter Berufung auf den inneren Kreis der Bekannten an. Bestätigt wird dies durch David Dubal, der 3 Jahre lang ständiger Gast und Gesprächspartner des Pianisten war. Horowitz hatte, von seinen ersten Karrierejahren abgesehen, zeitlebens nie übermäßig viel geübt, meist nur 1 bis 2 Stunden pro Tag. Und so brauchte er nicht viel Zeit, um seine technische Sicherheit zurückzufinden. Als er Peter Gelb erklärte, dass er zwar wieder spielen wolle, aber sich noch keine Konzerte zutraue, hatte der Manager die schon erwähnte genialische Idee. Er schlug vor, einen TV-Film im Hause des Pianisten zu drehen und ihn als The Last Romantic zu präsentieren. Als Gelb sich vor den Dreharbeiten zwischen dem 19. und 30. April 1985 an RCA und Columbia wandte, wollte keiner mehr in die Risikoaktie Horowitz investieren. Mehr Mut zeigte Günter Brest, der die Künstlerabteilung der Deutschen Grammophongesellschaft leitete. Er flog nach New York und vereinbarte, die für den Film gemachten Musikaufnahmen zu veröffentlichen. Der Titel Wladimir Horowitz – The Last Romantic, der einige Jahre zuvor noch kulturkritische Einwände gezeitigt hätte, wurde gleichsam zu einem Ruf ins Entbehrte. Das Romantische, kurz zuvor noch als das Subjektive kritisiert, als das Rauschhafte verdächtigt, kam zu neuen Ehren, zumal viele Hörer der neuen Sachlichkeit und der steril-technizistischen Perfektion überdrüssig geworden waren. So wie Horowitz sich gegenüber seinen Schülern bei Baron Janis, Gary Graffman und Ivan Davis gegen den Primat der Mechanics gewandt hatte, übte Arthur Rubinstein in seinen letzten Jahren an vielen seiner jüngeren Kollegen Kritik wegen ihrer perfektionistischen Glätte und ihrer emotionalen Impassibilität. Rubinstein: Momente des Risikos gehören zum großen Musikmachen. Die Jüngeren, sie spielen einfach zu vorsichtig. Sie holen die Musik aus ihren Taschen und nicht aus ihrem Herzen. Und sie wissen wenig über das Pedalisieren und die Tonproduktion. Dass Harold C. Schoenberg am 6. Juli 1986 in der New York Times ein Plädoyer für die Lost Art of Romantic Pianism hielt, mag auf den Impuls zurückzuführen sein, den der Film mit und über Horowitz gegeben hatte. Jedem, der sich mit Fragen der Sprachentwicklung oder der Semiotik befasst, ist bekannt, dass Wörter und Begriffe durch den Gebrauch oder auch durch den Missbrauch ihre Bedeutung verändern, manchmal auch verlieren. Dass zärtliche Gefühle und stimmungsvolle Sonnenuntergänge, ländliche Hotels und Bilder von Macar als romantisch bezeichnet werden, zeigt an, wie vage der Begriff ist und dass jeder sich unter dem Romantischen das Seine vorstellen kann. Bei seiner Definition des Romantic Pianism verfuhr Schoenberg praktisch und faktizistisch. Er verlangte den schönen, singenden Ton, eine atmende und kantable Phrasierung, den Sinn für Farben und für innere Stimmen. Und all das ist in den 4 Minuten von Liszt's Consolation Nummer 3 in D-Dur zu hören. Thank you. Franz Liszt, Consolation Nummer 3, Des-Dur. Was Schoenberg ganz besonders anmahnte, war die Individualität der Darstellung, die es einem nachschöpferischen Interpreten erlaubt, sich aus der Zwangsjacke vermeintlicher Werktreue zu befreien. Das Verdikt des bedeutenden Kritikers gegen einige Vertreter der jüngeren Pianistengeneration fiel umso härter aus, als es höflich formuliert wird. Eine Legion sehr guter, angesehener Pianisten spielt das gleiche Repertoire in gleicher Weise. Daniel Barenboim, Emanuel Ex, Rado Lupo, Peter Serkin, man kann die ganze Liste heruntergehen. An all diesen Musikern ist nicht viel auszusetzen, sie alle sind engagierte Künstler mit ungewöhnlichen Fähigkeiten und doch fehlt ihrem Spiel auf seltsame Weise der Charme. Heutige Musiker, die mit den Konventionen der vorromantischen Zeit und mit der neuen Musik so genau vertraut sind, haben keine Vorstellung von den Konventionen des 19. Jahrhunderts. Horowitz suchte das Romantische keineswegs in der Welt der Salons. Sich dem romantischen Repertoire als einem historischen Phänomen zu widmen und es perfektionistisch up-to-date zu bringen, wäre ihm nie beigefallen. Er sah seine Aufgabe darin, all das, was er spielte, durch das Prisma seiner Fantasie zu brechen. Der Literalismus neuer Sachlichkeit war ihm fremd, die historische Aufführungspraxis ein Greuel. War seine Liebe zum Klavier und die Lust am Spiel in den frühen 50er Jahren durch die Musik von Muzio Clementi erneuert worden, so nun durch die Musik Mozarts, die er in den letzten 5 Jahren seiner Laufbahn öfter gespielt hat als in den 6 Jahrzehnten zuvor. Dem Choralvorspiel von Bach Bosoni ließ er Mozarts Sonate in C-Dur, Köchelverzeichnis 330 folgen, die er ein Jahr später auch bei seinem Konzert in Moskau spielen sollte. Bei Gesprächen mit dem Pianisten hatte Schoenberg gemerkt, dass der oft als gedankenarmer nur Virtuose hingestellte Horowitz Mozart nach Kapitel und Vers auswendig kannte. Er konnte zitieren, was Mozart über das Rubato gesagt hatte, über die gesangliche Linie, über leere und sinnlose Virtuosität, über das Tempo und dessen Fluktuationen, über die Tonartenrelationen, über die Improvisation, über das Klavier, über den Klang des Klaviers, über Sänger und Singen, über Geschmack und Ausdruck. Wahrscheinlich sei Horowitz, so schreibt Schoenberg, Mozart mit seinem sanglichen, klangreichen, farbigen Spiel sehr viel näher gekommen als viele Spezialisten mit den Mitteln der historischen Aufführungspraxis. Und doch gibt es irritierende Manierismen in seiner ersten Aufnahme der C-Dur-Sonate. Übermäßige Akzentuierungen der linken Hand, die den Fluss aufhalten, überspielte Pausen, preziöse Schleifen und kokette Ritardandi. Es ist ein Musizieren mit gehobenem Zeigefinger, das allzu auffällige Betonen dessen, was ohnehin deutlich ist. Thank you. Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate C-Dur, Köchel-Verzeichnis 330. In einem Interview mit Wladimir Horwitz, gedruckt in der New York Sunday Times, erinnerte der Kritiker Will Crutchfield daran, dass es für die großen Diven einst fashionabel war, Abschiedskonzerte zu geben. Adelina Patti hat letzte Konzerte für ihre Bewunderer, dann für ihre Freunde, endlich für ihre besten Freunde gegeben. Danach folgten die allerletzten Konzerte. Und dies 2 Jahrzehnte lang. Über den Pianisten sagte Crutchfield: Horowitz, immer ganz und gar Individualist, hat eine ganz eigene Variation des Themas. Er gibt Comebacks und dies schon seit 2 Jahrzehnten. Für sein Selbstporträt als The Last Romantic griff er auf Werke zurück, die zu den bewährten Freunden seines Repertoires gehörten. Schuberts Empruntü in As-Dur Opus 90 Nummer 4, Rachmaninows Prälude in Gis-Moll Opus 32 Nummer 12, Scriabins Etüde Cis-Moll Opus 2 Nummer 1, Moschkowskis Etüde F-Dur Opus 72 Nummer 6, dazu Chopins Scherzo Nummer 1 H-Moll, die Polonaise As-Dur und die Mazurka A-Moll Opus 17 Nummer 4. Mit den knapp 4 Minuten der Mazurka beantwortete er die theoretisch und begriffsgeschichtlich schwer zu klärende Frage nach dem Romantischen. Frédéric Chopin, Mazurka A-Moll, Opus 17, Nummer 4. Der Reiz und der Zauber des filmischen Porträts lagen darin, dass Horowitz sich nicht dem Kalkül eines Drehbuchs unterwarf. Seine Stimmung, seine Einfälle, sein Spieltrieb schrieben gleichsam ein Libretto. Er setzt sich ans Klavier und fantasiert vor sich hin, mal T4-2 anspielend, dann ein paar Takte aus The Stars and Stripes Forever donnernd, dann ein ganzes Werk. Und dann, ein rührend kindlicher Moment, ruft er voll freudiger Erleichterung, »I can still play, I can still play«, und fügt an anderer Stelle hinzu, »Ich will keine Perfektion, ich bin nicht Heifetz, ich bin Horowitz«. Die scherzhafte Bemerkung ist wohl auch als Eingeständnis zu verstehen, dass er Chopins erstes Scherzo in H-Moll damals nicht in den Griff bekam. Er spielt es mit einem so spitzigen Staccato, als fürchte er, sich bei der Berührung der Tasten die Finger zu verbrennen. Viele Phrasen werden segmentiert oder skelettiert, was durch das fast pedallose Spiel überdeutlich wird. Thank you. Frédéric Chopin, Scherzo Nummer 1 in H-Moll. Die Aufführung hat den Charakter einer Prima Vista Skizze und erweckt, wie auch die Astor Polonaise, den Eindruck, dass Horowitz nach der langen Pause die Kraft für jene donnernden Klangentfaltungen fehlte, die eine Art von Markenzeichen geworden waren. Auch bei der Aufnahme von Franz Schuberts Impromptu Astor, Opus 90, das er gut ein Jahrzehnt zuvor für Columbia aufgenommen hatte, neigt er, vielleicht beseelt von dem Wunsch, immer anders zu sein und neue Nuancen zu erproben, zu expressiven Überbetonungen. Was tatsächlich auf faszinierende Weise anders und neu ist, das sind die impressionistischen Farbvaleurs. Franz Schubert, En pointu Astur, Opus 90. Neu im Programm des letzten Romantikers war ein einziges Werk, Robert Schumanns Novelette in F-Dur, Opus 21, Nummer 1. Horowitz spielt den marschähnlichen Beginn, Vortragsvorschrift, markiert und kräftig, überraschend bedächtig. Die lyrischen Episoden kostet er mit feinen Rubato-Rückungen und mit hell-dunkel-Kontrasten arbeitend schwärmerisch aus. Kleine, grifftechnische Unsicherheiten sind auch in dieser Aufnahme unüberhörbar. Thank you. Robert Schumann, Novelette Nummer 1, F-Dur. Selbst gute Freunde und Vertraute wie John Pfeiffer und Thomas Frost, die mehrfach seinen Selbstbehauptungswillen, den Heroismus der Schwäche, erlebt hatten, konnten das Rätsel der neuerlichen Wiedergeburt kaum begreifen. Unmittelbar nach dem Film, dessen Musikaufnahmen von John Pfeiffer betreut worden waren, wandte Horowitz sich mit dem Angebot an Thomas Frost, seine nächsten Aufnahmen für die Deutsche Grammophon zu produzieren. Nichts ist, so heißt es in einer hübschen Tautologie, erfolgreicher als der Erfolg. So sollte sich seine Wirkungsmacht erneut bewähren, unterstützt durch eine weltweite PR-Kampagne, die durch die Markteinführung der CD besondere Schubkraft bekam. Als Horowitz im September 1985, 5 Monate nach Abschluss des Films, ins Studio ging, hatte die Deutsche Grammophon-Gesellschaft den Kritiker Jochem Kaiser nach New York entsandt. Sein in der Süddeutschen Zeitung gedruckter Bericht 3 Tage mit Wladimir Horowitz, wie der große Pianist in New York spielte und plauderte, wurde für die Textbeilage der Platte und der CD verwandt. Die Aufnahme enthält Werke von Scarlatti, Schubert, Schumann, Liszt und Scriabin und sie ist grandios gelungen, nicht zuletzt in technischer Hinsicht. Thank you. Nur wenige der früheren Aufnahmen hatten den Klang und die Farben seines Spiels so betörend eingefangen. Horowitz hat, wie in früheren Sendungen schon öfter erwähnt, sein Spiel immer der Ambiance des Konzertsaales angepasst, hat den Klang in die Tiefe des Raums projiziert. Bei dieser Aufnahme lauschen ihm die Mikrofone wie Hörer aus dem Parkett. Perfekt die Balance zwischen feinen Details und mächtigen dynamischen Kontrasten, bei denen wieder, anders als bei vielen früheren Aufnahmen, nichts von der Mechanik des Instruments zu hören ist. Wenn er Liszt's Walz Oublier Nummer 1 zelebriert, wird er zum Geister oder Schattenbeschwörer einer vergangenen Epoche. Franz Liszt, Walz Oublier Nummer 1, in der Darstellung von Wladimir Horowitz eine wehmütige Suche nach einer vergangenen, einer verlorenen Zeit. Welch ein Kontrast dazu, die wie Lava sich ergießenden Klangfluten der Dismol-Etüde von Alexander Skriabin, die Sie zum Abschluss hören. Thank you.